Ja, ich grüße euch sehr herzlich heute Morgen, dass wir hier nicht mit einer so großen Anzahl Leuten zusammen sind. Hat auch etwas damit zu tun, dass parallel zu diesem Gottesdienst hier ein Gottesdienst stattfindet, Schöpfungsgottesdienst genannt, der von den Kirchen insgesamt hier in Schneverding veranstaltet wird. Und wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, ob bei uns der Gottesdienst ausfallen sollte oder ob wir uns hier trotzdem ein Angebot machen. Und wir haben uns für den zweiten Weg entschieden. Wir haben am vergangenen Sonntag auch dazu eingeladen, zu diesem Gottesdienst, am Schöpfungsgottesdienst teilzunehmen. Aber wir wissen schon, dass über die Themen, die damit verbunden sind, sehr unterschiedlich gedacht wird in unserer Gemeinde. Und darum haben wir gesagt, wir machen parallel dazu hier diesen Gottesdienst. Und jetzt bin ich heute Morgen hier dran und möchte euch gerne ein bisschen etwas erzählen über das Leben, über die Geschichte eines Mannes, dessen Lebensweg mir persönlich sehr viel zu sagen hat. Die Gruppe der Nachfolger Jesu, die Gruppe der Männer, die 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs waren und ihn als ihren Lehrer kennengelernt haben, war eine Gruppe von Menschen sehr unterschiedlicher Couleur. Also von ihrer politischen Ausrichtung, von ihrem Temperament her, von der Art und Weise, wie sie, was sie beruflich gemacht haben, bildeten sie ein sehr großes Spektrum. Und 3 Jahre lang sind sie mit Jesus unterwegs gewesen, haben ihn in unterschiedlichen Situationen kennengelernt und sind eigentlich zu so etwas wie einer verschworenen Gemeinschaft geworden. Jetzt sage ich so etwas wie. Warum? Weil es einen in ihrer Mitte gab, der schlussendlich zum Verräter Jesu wurde. Aber er war nicht der Einzige, der in seiner Haltung zu Jesus auch unterschiedlich war. Und ich möchte mit euch heute gerne nachdenken ein bisschen über den Mann, der Petrus genannt wird, obwohl er eigentlich Simon hieß, aber der im Zuge seiner Jesus-Nachfolge diesen Namen bekommen hat, Petrus. Und ich finde das sehr faszinierend, mich mit dieser Person zu beschäftigen und hab gedacht, ich möchte heute einfach gerne ein bisschen etwas darüber erzählen. Das ist ein interessantes Wort im Zusammenhang mit einer Predigt, ich weiß das. Aber es macht ganz viel Sinn, aus meiner Sicht jedenfalls. Denn ich möchte hier keinen Vortrag halten über Petrus, sondern ich möchte euch etwas erzählen aus seinem Leben. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir diese Dinge wahrnehmen, dann entdecken wir mit einmal, was das mit unserem eigenen Leben zu tun hat. Also, das ist mein Interesse heute Morgen. Und ich tue das, indem ich verschiedene kurze Textabschnitte aufleuchten lasse, Bibelabschnitte aufleuchten lassen, die ihn so ein bisschen uns zeigen. Und dann läuft das auch auf einen Punkt zu, der für mich eine sehr grundsätzliche Bedeutung auch in meinem eigenen Leben hatte. Ich predige zurzeit immer wieder mal über Texte der Bibel, die eine gewisse biografische Bedeutung haben für mich. Texte, die mir irgendwann begegnet sind und die Einfluss darauf genommen haben, wie sich mein persönlicher Lebensweg entwickelt hat. Und auch die Geschichte des Petrus gehört in diesen Zusammenhang. Petrus war einer der ersten Jünger, die Jesus kennengelernt haben. Er ist Fischer von Beruf gewesen und seine Heimat ist das Gebiet, in dem auch Jesus zu Hause war, Galiläa im Norden des Landes Israel an diesem sogenannten Galiläischen Meer oder dem See Genezareth, wie er auch heißt. Jesus ist Petrus und auch seinem Bruder und auch 2 anderen noch begegnet, als er eines Tages am See Genezareth war. Und ich lese uns einen kurzen Abschnitt aus dem 5. Kapitel des Lukas-Evangeliums vor, er uns einfach ein bisschen etwas darüber zeigt. Eines Tages drängten sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten Gottes Wort hören. Und am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Petrus gehörte, und bat den Fischer, ein Stück auf den See hinaus zu rudern, damit ihn alle besser sehen und hören können. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen und anschließend sagte er zu Petrus, fahr jetzt weiter auf den See und werft eure Netze aus. Herr, gab Petrus zu bedenken, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du das sagst, will ich es wagen. Was ist das für eine Situation? Da sind Fischer, die sind ihrer Arbeit nachgegangen und sie waren in dieser Nacht wenig erfolgreich. Und sie haben sich darum gekümmert, dass sie ihre Netze wieder benutzen konnten für die nächste Nacht, wenn sie wieder rausfahren auf den See Genezareth. Und in dieser Zeit, in der sie beschäftigt waren mit dem Reparieren oder dem Reinigen ihres Werkzeuges, haben sie Jesus erlebt. Er hat gepredigt. Menschen haben ihm zugehört. Ich habe keine Ahnung davon, was diese Predigt mit Petrus und seinen Freunden gemacht hat. Aber am Ende dieser Zeit, und Jesus hat ja im Boot des Petrus gestanden und von da aus gepredigt, der war also ein bisschen nah an der Kanzel, der Petrus. Am Ende dieser Zeit sagt Jesus ihm etwas, was eigentlich in das Arbeitsgebiet, in das Arbeitsfeld des Petrus gehört und sagt, fahrt jetzt nochmal raus auf den See. Jetzt begegnet also die Berufskenntnis des Petrus begegnet dem Prediger Jesus. Da passiert was Interessantes. Der Petrus sagt, Moment mal, das passt nicht. Das passt nicht. Aber er hat ja zugehört. Er hat gehört, worüber Jesus geredet wird. Das wird hier überhaupt nicht erwähnt, was Jesus da gesagt hat. Aber er hat zugehört und dann kommt er zu folgender Bemerkung. Er sagt, Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und wir haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Also, ich meine, das war ein Fischer. Das war nicht irgendjemand. Der war nicht Landwirt, der Ackerbau betrieben hat, sondern der war Fischer. Der wusste eigentlich, was zu seiner Arbeit gehört. Und ihr merkt an dieser Stelle, da kollidiert was. Da kollidiert die Berufserfahrung mit der Autorität der Person Jesu. Und Petrus sagt, okay, Jesus, ich habe dir zugehört, ich habe erlebt, was du hier gesagt hast. Ich weiß, was ich von meinem Beruf her kenne, weil du das jetzt sagst, ich soll nochmal rausfahren, fahre ich raus. Ich mache das. Ich lasse mich darauf ein. War ein gewisses Wagnis, oder? Aber er lässt sich darauf ein. Und er und seine Freunde fahren nochmal raus und sie werfen ihre Netze aus und sie fangen so viele Fische, dass die Netze fast zu zerreißen drohen. So wird es hier berichtet von dem Evangelisten Lukas. Und deshalb winken sie den Fischern in den anderen Booten, ihnen zu helfen. Und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Eine hochinteressante Stelle. Und als Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und er rief, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein Mensch voller Sünde. Er und auch alle anderen Fischer waren fassungslos. Fassungslos über diesen Fang. Und auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Petrus bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Petrus, fürchte dich nicht. Du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Und sie brachten die Boote ans Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Was für eine einschneidende Geschichte im Leben dieses Petrus. Eine Begegnung, in der seine Berufserfahrung kollidiert mit der Autorität Jesu. Und es wird ein Moment, eine Begegnung, die seinen eigenen beruflichen Weg völlig verändert. Und eigentlich muss man sagen, es geht gar nicht um den Beruf an der Stelle, sondern die sein Denken über das, was jetzt wichtig ist und was man machen sollte, völlig neu ausrichtet, nämlich auf Jesus. Du wirst jetzt nicht mehr Fische fangen, sondern du wirst Menschen zu Gott bringen. Du wirst Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führen. Eine Berufung, die Petrus an dieser Stelle erlebt und die der Beginn war einer damals dreijährigen Zeit, in der Petrus und seine Freunde mit Jesus unterwegs waren. Sie haben vieles erlebt. Sie haben vieles erlebt, Wunder, die sie nicht verstehen konnten. Sie sind an Grenzen gestoßen, sie haben Angst erlebt. Sie sind einfach im Land unterwegs gewesen, immer wieder im Norden, im Süden, wo auch immer. Sie haben Jesus erlebt. Und es gibt eine Stelle im Matthäusevangelium, die uns deutlich macht, was das bedeutet hat, dieses Erleben mit Jesus. In Matthäus 16 wird uns erzählt von einer Situation, in der Jesus seine Jünger konfrontiert mit einer Frage. Matthäus 16 heißt es, Jesus kam in die Gegend von Caesarea Philippi und er fragte seine Jünger, für wen halten mich eigentlich die Leute? Für wen halten mich die Leute? Und sie erwiderten, manche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, den Propheten, oder für Jeremia oder irgendeinen anderen Propheten. Dann sagt Jesus, und ihr? Für wen haltet ihr mich? Darauf antwortete Petrus, du bist Christus. Du bist Christus, der Sohn, der von Gott verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Sagt Jesus, du kannst wirklich glücklich sein, Simon, du Sohn des Jona, das war sein eigentlicher Name, Simon ben Jona. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Und von sich aus kommt niemand zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus, ein Fels. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und keine Macht der Welt wird sie vernichten können. Ich will dir die Schlüssel zum Reich Gottes geben. Soweit diese Geschichte. Was war das für eine Situation? Sie war sozusagen ein Ergebnis des Kennenlernens Jesu. Und das, was die Jünger hier sagen, was Petrus sozusagen als Sprecher der Jünger sagt, war etwas, was stimmte und was der Berufung und was dem Kommen Jesu entsprach. Jesus sagt, du weißt das nicht von dir aus, sondern das hat dir Gott offenbart. Und darum, dich will ich brauchen, dich will ich einsetzen im Bau der Gemeinde, im Bau der Kirche, im Bau des Reiches Gottes. Petrus, dieser Mann, gelernter Fischer, bisschen Führertyp. Petrus, einer, der sehr impulsiv war, auch geradlinig, ein interessanter Mensch. Bisschen kantig, kein glattgeschliffener. Keiner, der sich umbog, sondern einer, der stand, der zupackte, wo es nötig war, der zum Sprecher der Jünger wurde. Petrus, einer, der ein bisschen auch die Galionsfigur der Jünger war. Das war Petrus. Und er ist mit Jesus unterwegs gewesen und er hat vieles, vieles erlebt. Und dann kam die Zeit, von der Jesus gesagt hatte, meine Zeit hier wird zu Ende sein. Eure Zeit kommt. Dann kam die Zeit, in der Jesus wusste, es wird Momente geben, in denen es schwierig ist, schwierig wird. Passionszeit stand bevor. Jesus wusste das. Jesus wusste, was auf ihn zukommt, aber seine Jünger wussten das nicht. Die lebten mit ihm und folgten ihm und waren begeistert von dem, was er tat. Da gab es auch eine gewisse Spannung. Wir hören einen Text, der diese Spannung aufgreift. Die Situation ist die, Jesus ist mit seinen Jüngern zum letzten Abendmahl zusammen. Kurz zuvor passierte dies. Wir hören das. Zu Petrus gewandt, sagte Jesus: Simon, Simon, pass auf! Der Satan ist hinter euch her, und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, fuhr Petrus fort, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte: Petrus, ich sage dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Okay. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl und er weist sie darauf hin, dass Situationen eintreten werden, die sie zutiefst erschüttern. Diese Formulierung, dass der Satan nach ihnen greift, beschreibt zwei Wirklichkeiten in dieser Welt. Die eine Wirklichkeit ist die Wirklichkeit Gottes, die andere Wirklichkeit ist die Wirklichkeit des Widersachers. Die Bibel spricht davon sehr deutlich. Sie spricht davon, dass es jemand gibt, der Gegner Gottes ist. Und Jesus weist seine Jünger darauf hin, dass im Zusammenhang mit seiner bevorstehenden Gefangennahme und seiner Kreuzigung Situationen entstehen werden, die wie eine innere Anfechtung für die Jünger sind und die die Gefahr bergen, dass sie alles das, was sie mit Jesus kennengelernt haben, hinter sich lassen. Ich weiß gar nicht, ob man sich so eine Situation eigentlich vorstellen kann. Und Petrus sagt: Nee. Wenn alle, ich nicht. Wenn alle dich verraten, ich nicht. Petrus ist überzeugt davon, dass sein Glaubensfundament stabil genug ist für alle Schwierigkeiten, die es geben könnte. Ich mache mal einen kurzen Break. Ich vermute mal, ihr habt schon mal Kirchen gesehen. Mit Kirchturm und all dem, was dazugehört. An der obersten Spitze ist in der Regel der Wetterhahn. Es hat einen tiefen Grund. Es hat einen tiefen Grund. Die Geschichte christlicher Kirche ist verbunden mit der Geschichte des Petrus. Und die Geschichte des Petrus ist verbunden mit dem Stichwort eines Hahn, ein Hahn. Bevor der Hahn kräht, sagt Jesus, wirst du mich verraten haben. Hey Petrus, hallo. Du bist überzeugt von dir selber. Aber es wird etwas passieren, was dich so tief in deinen Grundfesten erschüttert, dass du sagen wirst, du kennst mich nicht. Hey, ich weiß nicht, ob ich solche Situationen vorstellen kann. Ein Mensch wird zum Verräter an dem, von dem er überzeugt ist, das ist die wichtigste Person, die es überhaupt gibt. Die Person, der ich folge. Die Person, die meinem Leben eine neue Spur gegeben hat. Die Person, die mich ausgerichtet hat auf etwas Neues, was ich vorher so gar nicht gekannt habe. Ich soll zum Verräter werden? Geht doch gar nicht. Okay, das sind so diese Themen, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ne? Nein, kann mir unmöglich passieren. Und doch ist genau das passiert. Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Und plötzlich tauchen Soldaten auf, Tempelwache. Sie sind bewaffnet und sie sind auf der Suche nach Jesus. Judas, einer aus dem Kreis der Jünger, verrät Jesus durch einen Kuss. Jesus stellt sich diesen Soldaten. Wen sucht ihr eigentlich? Ihr sucht mich? Lasst die anderen in Ruhe. Aber als die Jünger begreifen, was hier gerade passiert, dass Jesus gefangen genommen werden soll, da reißt Petrus sein Schwert aus der Scheide und schlägt zu. Ein Schrei. Blut fließt. Ein Soldat hält seine Hand an sein Ohr. Er ist verletzt. Da greift Jesus ein auf eine für Petrus völlig unverständliche Weise. Steck dein Schwert weg. Wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Lass das. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Das ist der Petrus, dieser Mann, der weiß, was er will und der weiß, was ihm Jesus bedeutet und der das verhindern möchte, was da passiert. Jesus weist ihn zurecht. Und dann heilt Jesus diesen verletzten Soldaten. Im Lukas-Evangelium wird erzählt, dass er Malchus hieß. Das heißt, der Name dieses Soldaten war sogar bekannt. Was für ein Ereignis im Leben dieses Mannes. Jesus heilt ihn. Und dann wird er gefangen genommen und abgeführt. Die Jünger fliehen. Die laufen weg. Sie wissen überhaupt nicht mehr, was sie noch für richtig und halten sollen. Zutiefst verunsichert. Wir hören, wie es weitergeht. Die Männer verhafteten Jesus und führten ihn zum Palast des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in sicherem Abstand. Im Hof des Palastes zündeten sie ein Feuer an, um sich zu wärmen. Petrus setzte sich zu ihnen. Im Schein des Feuers bemerkte ihn eine Dienerin und sah ihn prüfend an. »Der Mann da war auch mit Jesus zusammen«, rief sie. Doch Petrus widersprach, »Das ist unmöglich, ich kenne ihn überhaupt nicht.« Kurz darauf sah ihn ein anderer und meinte, »Du bist doch auch einer von seinen Freunden.« »Ausgeschlossen, ich doch nicht«, wehrte Petrus ab. Nach etwa einer Stunde behauptete wieder einer, »Natürlich gehörte der hier zu Jesus. Er kommt doch auch aus Galiläa.« Aber Petrus stieß aufgebracht hervor, »Ich weiß nicht, wovon du redest.« In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte der Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Danke. Es geht um die Geschichte des Petrus. Es geht um die Geschichte eines Menschen, der überzeugt davon war, dass Jesus die wichtigste Person ist. Und der plötzlich konfrontiert wird damit, dass es für ihn jetzt richtig gefährlich werden könnte. Könnt ihr euch reindenken in so einen Moment? Ey, du bist doch einer von denen. Ratter, ratter, ratter. Wenn ich jetzt Ja sage, was passiert denn eigentlich mit mir? Und ich vermute, der Petrus hat nicht so ganz lange nachgedacht. Wisst ihr, an dieser Stelle wird für mich deutlich, dass der Petrus in all der Stabilität seines Lebens ein Mensch war, der Angst hatte um sein Leben. In diesem Moment hatte er richtig Angst um sein Leben. Er hatte ja erlebt, was gerade vorher passiert war. Jesus war gefangen genommen worden. Er wurde gefesselt, er wurde abgeführt und dann hatte er sich mit Hilfe eines Bekannten einen Platz verschafft im Hof des hohepriesterlichen Palastes. Um zu beobachten, was wird denn passieren mit Jesus? Und plötzlich ist er im Fokus des Geschehens. Ey, du doch auch. Aber komm schon in deiner Sprache hören, dass du aus Galiläa kommst. Ich habe dich doch gesehen. Wisst ihr, ertappt. Petrus fühlte sich ertappt. Und das hat bei ihm eine Reaktion ausgelöst, die alles bestimmt hat, was er von da an tat. Angst. Angst. Angst um sein Leben. Nun sitze ich ganz friedlich an meinem Schreibtisch und mache mir Gedanken über diese Zusammenhänge und sage, ja, wenn Angst anfängt, nach deinem Leben zu greifen, dann passieren Sachen, die können schon zur Katastrophe werden. Ich mache mal eine kurze Pause an dieser Stelle, damit ihr mal eben da Zeit habt, darüber nachzudenken, während ich weiterrede jetzt noch, ne? Damit ihr Zeit habt, darüber nachzudenken, was das eigentlich ausmacht. Situationen, in denen plötzlich Angst nach euch gegriffen hat, Angst um euer Leben. Wie kontrolliert oder wie unkontrolliert sind wir in dem Moment? Petrus verrät den Menschen, dem er gefolgt war und der ihm alles bedeutete, den Verräter, aus Angst, sein Leben selbst zu verlieren. Das war, glaube ich, die größte Katastrophe im Leben von Petrus. Ich glaube, das war die größte Katastrophe, die es gab. Und sie verfestigte sich, weil wenige Zeit später Jesus am Kreuz von Golgatha starb. Ende. Ende der Geschichte. Ich finde das katastrophal. Was macht das mit einem Leben, wenn du mit einmal alle Werte, die dir wichtig sind, über den Haufen geworfen hast und kannst es nicht wieder ändern? Du kannst es nicht wieder ändern. Tiefer, zutiefst tiefer Einschnitt im Leben. Deshalb war die Kreuzigung Jesu für Petrus und für die anderen Jünger eine Katastrophe, die sie in eine tiefes Loch warf. Und im Johannesevangelium wird uns berichtet, dass die Jünger zusammen waren danach aus Angst vor einem möglichen weiteren Verfolgung durch die römischen Behörden oder durch die Tempelbehörde, haben sie sich verschlossen, eingeschlossen. Gestandene Männer, voller Angst, weil Jesus nicht mehr da war. Ihr wisst, dass das Geschichten sind, die vor Ostern stattgefunden haben. Und wir lesen mit einer relativen Gelassenheit immer die Bibel in diesen Teilen, weil wir sagen, alles klar, 3 Tage später war Auferstehung Jesu, es ging alles wieder seinen gewohnten Gang. Das ist eine für uns, vielleicht von uns genutzte Erklärung, die nicht zulässt, dass das, was da eigentlich steht, in unser Inneres wirklich eindringt. Aber wenn wir uns in die Situation der Jünger hineindenken, dann erfassen wir mit einmal, was da eigentlich passiert ist. Und es erschüttert uns. Es muss uns erschüttern. Ostern stellt etwas Neues wieder her. Jesus lebt und es war Petrus, für den es fundamental wichtig war, zu wissen, geht es doch weiter? Geht die Geschichte doch weiter? Jesu Geschichte? Meine Geschichte? Geht es doch weiter? Interessant ist, das 20. Kapitel des Johannesevangeliums endet, als würde das Johannesevangelium an der Stelle enden. Hier steht in Kapitel 20 des Johannesevangeliums, die Jünger erlebten noch viele andere Wunder Jesus, die sind nicht in diesem Buch aufgeschrieben, aber die hier aufgeschriebenen Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und ihr durch den Glauben an ihn ewiges Leben habt. Ende. Interessant ist, es gibt noch ein 21. Kapitel des Johannesevangeliums. Man denkt manchmal, warum denn das? Warum so eine Art Erklärung im 20. Kapitel und dann geht das doch noch weiter? Ich würde es euch sagen, weil die Geschichte zwischen Jesus und Petrus noch nicht zu Ende war. Irgendwann am Rande einer Jugendfreizeit ist mir ein kleiner Zettel gegeben worden, auf dem stand eine Frage, die Jesus dem Petrus mal gestellt hat. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Als ich diesen Zettel bekam, war ich Jugendleiter in unserer Gemeinde oder Jugendmitarbeiter, war Gemeindemitglied, ging meinem Beruf nach, habe eigentlich so mich arrangiert, wie man das als junger Mensch auch macht mit seinem Leben. Und dann tauchte diese Frage auf und ich dachte, was soll das denn? Was soll denn diese Frage? Hast du mich lieb? Natürlich habe ich lieb. Hör mal, Jesus, ich habe mich bekehrt, ich gehöre in eine Gemeinde, ich bin Mitarbeiter in dieser Gemeinde, ich mache doch alles Mögliche. Was soll die Frage? Aber wisst ihr, die Beschäftigung mit dem Leben des Petrus hat mit mir mit einmal gezeigt, da kann es noch etwas geben, was du bisher über das du bisher überhaupt nicht nachgedacht hast. Hört mal zu. Jesus erschien seinen Jüngern später noch einmal am See Tiberias, am See Genezareth, und zwar geschah das so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael in Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und die anderen zwei Jünger waren dort zusammen. Und Simon Petrus, Sprecher, ne, sagte, ich werde jetzt fischen gehen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Und sie stiegen in ein Boot und fuhren auf den See, aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Habe ich irgendwie schon mal gehört, ne? War ganz am Anfang. Ja. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, aber die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, habt ihr nichts gefangen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet einen guten Fang machen. Sie folgten diesem Rat und fingen so viele Fische, dass sie die Netze nicht mehr einholen konnten. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr, das ist Jesus. Und kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sich an, während der Arbeit war er nämlich nackt, und er sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Und die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt, und sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen die gefüllten Netze hinter sich her. Und als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische brieten, und auch Brot lag bereit. Bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen gehabt, bat Jesus die Jünger. Und Simon Petrus ging zum Boot, zog das Netz ans Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Und keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr, es ist Jesus. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot, verteilte es an sie, ebenso die Fische. Es war das dritte Mal, dass Jesus nach seiner Auferstehung vom Tod den Jüngern erschienen war. Und nach diesem Essen fragte Jesus den Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, ich weiß, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Lämmer, sagte Jesus. Und Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Ja, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe, antwortete Petrus noch einmal. Dann hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nicht zu glauben schien. Und zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Und deshalb antwortet er, Herr, du weißt alles. Du weißt auch, wie sehr ich dich liebe. Und darauf sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Petrus hätte nicht wissen können, dass die Geschichte mit Jesus für ihn weitergeht. Als Jesus starb am Kreuz von Golgatha, war die Möglichkeit, das rückgängig zu machen, was passiert war zwischen Petrus und Jesus, verhindert. Da war er in einer Sackgasse. Dann die Auferstehung Jesu. Und Jesus begegnet seinem Jünger Petrus nicht so, dass er sagt, du, ich muss noch mal mit dir reden. Jesus begegnet seinem Jünger nicht so, dass er sagt, ihr anderen hört jetzt mal bitte nicht zu, ich muss mal eben mit Petrus reden. Petrus, können wir eben ein bisschen beiseite gehen? So nicht. Sondern was macht Jesus? Jesus lädt seine Jünger ein, mit ihm zu einem Frühstück. Das ist übrigens eine tolle Form Frühstück. Gebratener Fisch und Brot. Also, wenn ihr mich zu sowas einladen würde, ich würde immer kommen. Ich finde es toll. Jesus lädt seine Jünger ein zu einem Frühstück am Ende eines Arbeitstages, der wieder so frustrierend war für sie. Und dann natürlich auch doch nicht, weil sie Jesus erlebt hatten als den Auferstandenen und den, der Macht hat. Und dann kommt diese Frage, Petrus, was für ein Verhältnis hast du zu mir? Petrus, liebst du mich? Wisst ihr, als mir dieser kleine Zettel begegnete mit genau dieser Frage, hast du mich lieb? Da hat das etwas mit mir und mit meinem persönlichen Leben gemacht. Nicht sofort, grundsätzlich, aber es begann etwas, was mein Leben auf eine neue Spur gesetzt hat. Dieser Bibelvers wurde zu einer Veränderung meines Lebens, sodass der Bernd Meyer nicht in dem Beruf blieb, den er gelernt hatte, sondern schlussendlich Pastor geworden ist. Hast du mich lieb? Ich habe gemerkt, diese Frage unserer Beziehung zu Jesus hat grundsätzliche Bedeutung. Und sie hat eine so grundsätzliche Bedeutung für unser Leben, dass sie die Ausrichtung unseres Lebens beeinflusst. Für Petrus war die Begegnung mit Jesus als dem Auferstandenen eine Schlüsselerfahrung. Er wusste, alles das, was er erlebt hatte als Sackgasse, musste nicht bestehen bleiben. Es darf weitergehen, aber es geht nicht einfach so weiter, dass der Fischer Petrus zu einem erfolgreicheren Fischer wird, sondern sie geht so weiter, das Leben mit einer Aufgabe für und mit Jesus verbunden ist. Kümmer dich um andere, weide meine Schafe, kümmere dich um Menschen. Gott, der dem Petrus berufen hatte, einer zu sein, mit dem er Kirche baut in dieser Welt, hat nach der Auferstehung Jesu genau das erneuert. Und Petrus wusste, das ist mein Platz. Das ist meine Aufgabe. Mein Leben darf weitergehen, auch wenn ich zum Verräter Jesu geworden war. Ich weiß nicht, ob ihr euch Situationen vorstellen könnt, von denen ihr den Eindruck habt, das war's jetzt. Vorbei. Dann hört, dass die Auferstehung Jesu etwas Neues schaffen kann. Unabhängig, was zuvor passiert. Hast du mich lieb? Eine sehr persönliche Frage. Ich lade euch ein, sie mitzunehmen in euren Alltag und darüber nachzudenken, was Gott damit macht in eurem Leben. Ich bete. Herr unser Gott, du kennst uns und du kennst unser Leben. Du weißt um uns Stärken und Grenzen. Wir können dir überhaupt nichts vormachen. Du weißt, wo wir dazu neigen, uns größer zu sehen, als wir sind. Oder wo wir dazu neigen, unser Versagen so groß zu haben, dass wir gar nichts mehr machen mögen. Und du fragst nicht danach, welche Leistung wir bringen, sondern du fragst danach, welche Beziehung wir haben zu dir. Jesus Christus, du bist Mensch geworden, einer von uns. Und du möchtest wissen, in welcher Beziehung wir zu dir stehen. Hast du mich lieb? bewahre uns davor, dass wir irgendwelche theologischen Erklärungen abgeben, sondern hilf uns, ehrlich und von Herzen zu sagen, wo wir stecken. Du weißt alle Dinge und du weißt, dass wir dich lieb haben. Und dann mach du etwas damit und mit unserem Leben. Lass uns brauchbar sein für dich.